treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist der zweite Versuch einer Aufnahme dieses Podcastes. Und wer bist du? Stimmt, ich vergesse. Sollen wir nochmal aufnehmen? Wir können ja so Outtakes machen. Also falls jemand hier ist, Lars Kunkel, Pfarrer bei der Bundespolizei, Direktion Koblenz. So. Ja, und bist du? Ja, Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Dehme. In Ostwestfalen, und wir haben es heute relativ schwer, denn wir haben uns gerade schon lange besprochen und viel überlegt und Probleme gewälzt, und da war die Verbindung die ganze Zeit absolut klar. Und dann haben wir angefangen, den Podcast aufzunehmen, und zack, riss die Verbindung schon wieder ab. Also wir sind echt gebeutelt. Ich schätze mal, dass einige der Tech-Millionäre der USA, deren Namen ja allgemein bekannt sind, inzwischen durch Trumps Wahl uns wahrscheinlich irgendwie rausgefiltert haben. Kann das sein? Ja, offenbar wurden wir schon in den ersten Sätzen zu unbequem. Die KI hat gesagt, das ist vielleicht auch eine KI, die sagt, ne, diese komischen Fahrer, die passen nicht in unser Weltbild, die müssen jetzt mal rausgesondert werden hier. Obwohl wir ja tatsächlich für unsere letzten beiden Podcasts durchaus sehr positive Rückmeldungen bekommen haben. Also zur Jahreslosung, jetzt beim letzten Mal mit KI und mit Reerdigungen, da sind durchaus Mails eingegangen, keine Sprachnachrichten, also bei mir jedenfalls nicht. Nee, bei mir auch nicht. Die also durchaus signalisiert haben, Leute, das war interessant. Das freut uns natürlich. Andererseits können wir jetzt natürlich nicht noch eine dritte Folge zum Thema Jahreslosung machen. Ich glaube, dann nutzt sich das auch irgendwie wieder ab. Wir können schon, ne? Aber wir könnten schon. Wir lassen es lieber. Genau, wir kommen lieber mal auf ein anderes Thema. Genau. Ja, wunderbar, genau. Ich wollte mal erzählen, ich war nämlich gestern auf einem Konzert. Die Bundespolizei hat ja drei Orchester, und wirklich sehr schön. Und gestern war das in Prüm, das ist ein kleiner Ort an der belgischen Grenze. Und das war ein bunt gemischtes Programm. Und die Einleitung des zuständigen Inspektionsleiters fand ich ganz schön. Er hat gesagt, heute haben wir so einen fröhlichen Abend zur Unterhaltung, der auch sagt, dass wir weltoffen, freundlich sind, dass wir Vielfalt mögen. Er hat dann viele Komponisten aus allen möglichen Nationen und Bereichen so aufgezählt. Ich finde, das war ein gutes Statement in dieser Zeit, so von einer Sicherheitsbehörde, sage ich mal, einem Leiter einer Sicherheitsbehörde, der sagt, ja, wir stehen heute für Vielfalt, für das Bunte. Er hat das gar nicht politisch gemacht, nicht gesagt, wählt nicht AfD oder so, sondern er hat einfach nur gesagt, als positiv hervorgehoben, weißt du, so das vielfältige, bunte, gute, offene, durch die Musik, und das natürlich gespielt von Menschen in Uniformen einer Grenzpolizei, fand ich wirklich toll. War schön. Obwohl die Uniformen dann ja gar nicht so bunt sind, ne? Nee, die Uniformen, die sind tatsächlich nicht so bunt, aber vielen sind auf den Schulterstücken ja goldene Hafen. Ja, nein, aber das ist ja gerade das Interessante, dass also so, die Menschen in den Uniformen und auch die Instrumente, die da miteinander spielen, ja insgesamt das Ganze bunt machen. Genau, das war ein symphonisches Blasorchester mit ganz vielen Instrumenten, und haben natürlich Klassiker gespielt wie den Bolero von Ravel, und das wirkt einfach nur, wenn du da Millionen verschiedene Instrumente hast. Also ich glaube, ja, da hat man zum Beispiel gesehen, solche Stücke wirken erst in der Symphonie der Vielfalt, tatsächlich. Ja, also man stelle sich vor, man würde so ein Stück dann jetzt nur mit irgendwie 50 Trompeten spielen. Weil alle sagen, nein, wir haben jetzt nur noch Trompeten. Trompeten sind das Eigentliche, und alles andere können wir hier nicht brauchen. Die werden alle rausgeworfen. Eine Blockflöte, das wäre noch schlimmer, glaube ich. Oh, ja. Jetzt kriegst du wieder Blockflöten-Bashing. Also nichts gegen Leute, die Blockflöte spielen können. Gar nichts. Dann muss ja auch die Blockflöte vom Blockflötenspieler unterscheiden. Ja, nu, und also man kann auch sehr schön Blockflöte spielen. Also ich weiß, dass du da irgendwie schwer geschädigt bist von irgendwelchen Kindergartenerlebnissen oder so. Aber man kann sehr schöne Musik auf Blockflöten machen. Doch, doch. Genau, also Vielfalt und Offenheit, das ist wichtig in dieser Zeit, das mal zu sagen, dass es da wirklich viel Schönes und Gutes gibt. Und das, ja, das passt so ein bisschen auch zum kommenden Sonntag, den wir haben, ne? Genau. Also ich habe übrigens keinen Gottesdienst am Sonntag. Wir haben hier gemeinsamen Gottesdienst in der Region, denn der letzte Sonntag im Januar ist hier traditionell der Tambarare Partnerschaftssonntag. Da sind wir tatsächlich immer inhaltlich mit unseren Geschwistern in Tansania, in Tambara, im Kirchenkreis Tambarare verbunden. Da feiert man hier einen, ja, hoffentlich fröhlichen gemeinsamen Gottesdienst. Und den habe ich eigentlich immer gemacht, weil ich, oder fast immer, weil ich vor einigen Jahren auch mal mit einer Delegation vom Kirchenkreis da zu Besuch war und eben, ja, Geschenke mitbekommen habe, die ich dann da präsentieren kann, Filme, Fotos und so, das habe ich alles. Aber dieses Jahr bin ich tatsächlich mal nicht dran, da macht das die Pfarrerin aus der Nachbargemeinde. Mhm. Und ich gehe hin und ich bin ganz gespannt. Aber insofern bin ich jetzt natürlich gar nicht so im Thema. Und du hast natürlich Gottesdienst. Das ganze Leben ist ja Gottesdienst. So. Das meine ich durchaus auch ein bisschen ernst. Mhm. Ich habe ja leider selten sonntags die Chance, mal einen Gottesdienst zu halten. Das kommt jetzt leider noch sehr selten vor. Was ich außerordentlich bedauere, weil ich unglaublich gerne Gottesdienste auch gestaltet habe und auch Predigten geschrieben habe. Aber so ist das im Moment. Das heißt aber nicht, dass die Gedanken des Sonntags nicht auch für einen wichtig sein können, auch wenn man nicht darüber predigt. Mhm. Natürlich. Das geht schon bei dem Wochenspruch los, ne? Mhm. Der ja im Grunde so eine Überschrift über den Gottesdienst, über den Sonntag, aber auch für die ganze dann folgende Woche eigentlich thematisch sein darf. Mal passt es ganz gut, also mal ist es absolut inhaltlich an diesem jeweiligen Anlass des Tages festgemacht, also bei kirchlichen Festen zum Beispiel. Und mal gibt es dann eben auch wirklich so Sonntage, die ihr eigenes Themengepräge haben und der Wochenspruch ist so eine Art Überschrift dafür. Und ja, der kommt jetzt diesmal aus Lukas 13. Du hast ihn vorhin schon so schön gelesen bei der ersten Aufnahme. Genau, da steht also in Lukas 13, es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Also ein Satz, die vier Himmelsrichtungen betont. Von überall strömen die Menschen aller Nationen, aller Herkünfte, aller Hintergründe und sitzen dann gemeinsam, ja, an diesem Tisch im Reich Gottes. Und das ist ja erstmal ein schönes Bild von Offenheit, Vielfalt und so was halt, ne? Genau, hört sich gut an. Die große Einladung Gottes gilt allen. Ist natürlich jetzt in dieser Zeit aktuell ein besonders brisantes Wort, denn in den letzten Wochen, wenn man so in die Nachrichten schaut, ja, geht es ja doch sehr um durchaus rechtsradikale Forderungen, um rechte Positionen in der Politik. Wahlen standen an, jetzt ist Trump gewählt und also da werden doch sehr deutliche Signale gegeben in Richtung raus mit denen, die uns. Also das ist ja sehr schwierig, in den USA von Ausländern zu sprechen. Das muss man ja mal so sagen. Aber denn die sind ja alle letztlich eingewandert vor in den letzten paar hundert Jahren, bis auf die Natives. Das sind allerdings im Vergleich dann doch eher weniger. Als und also insbesondere die WASPs, also die, so heißen die ja, ne, White Anglo-Saxon Protestants, die sind sicherlich nicht die Ureinwohner Amerikas, halten sich aber gern dafür. Ja. Und ja, das macht natürlich so ein Wort irgendwie etwas merkwürdig dann. Ja. Ja, wobei es sicherlich, wir müssen den Bogen nochmal schlagen und nochmal einen Schritt zurückgehen, glaube ich. Natürlich ist dieser Satz von der Offenheit des Reiches Gottes für alle, dieses schöne Bild, glaube ich, nicht eins zu eins auf eine politische Handlung zu übertragen, sondern ich denke, es geht erstmal darum, deutlich zu machen, dass das Heil, die Zuwendung, die Liebe Gottes, alles, was damit verbunden ist, nicht exklusiv sozusagen einer Gruppe gehört, die das für sich in Anspruch nimmt. Also in diesem Fall damals waren es vielleicht eher die jüdisch geprägten Menschen oder dieser ewige Konflikt, sind die Sünder auch dabei, sind die auch dabei, die vorher einen anderen Glauben oder gar keinen hatten. Also es geht erstmal darum, diese Glaubensschranken zu überwinden und zu sagen, nein, da sind alle willkommen. Gibt ja auch das Lied vom Fest des Glaubens, wo sie alle kommen, die Alten, die Jungen, die Schlauen, die Dummen, die Leisen, die Lauten und so und erstmal alle eingeladen sind, wirklich an diesem Tisch zu sitzen. Also das ist immer das Erste. Ich glaube, das muss auch Kirche sich vor allem immer wieder hinter die Ohren schreiben, dass das so ist. Ja, ungenommen und dementsprechend gilt unsere gottesdienstliche oder unsere predigende Einladung ja hoffentlich auch allen. Ja, kann man auch hinterfragen, ne? Ob alle Gemeinden wirklich offen sind für alle oder ob man doch immer sehr, sehr konkrete Vorstellungen hat, wer dazugehört und wer nicht. Und trotzdem ist das ja so. Also so manche Länder berufen sich ja noch auf ihre christliche Kultur oder ihre christlichen Ursprünge und dann finde ich, ist es auch legitim zu sagen, dieses Wort von der Annahme, dass wirklich von allen Seiten der Menschen auch Leute zusammenkommen bei Gott, um da gemeinsam zu feiern, dass das durchaus auch politische Tragweite hat. Oder würdest du das abstreiten? Nee, also es hat auf jeden Fall politische Tragweite. Und ich finde nur, es ist ein bisschen naiv, glaube ich, zu meinen Land, jetzt zum Beispiel Deutschland, bei Amerika kann ich es nicht sagen, aber wie Deutschland, sollen jetzt einfach von allen Seiten sozusagen Menschen einströmen, einfach so, weil es schön ist, weil die Einladung ergeht oder so. Ich denke, das ist wirklich ein Problem, weil wir natürlich gucken müssen, dass Menschen integriert werden. Das sehen wir ja an vielen Stellen, von den Kindergärten über die Schulen bis viele andere Bereiche. Wenn man Menschen aufnehmen möchte und ihnen eine Zukunft geben will, dann muss man sie auch integrieren können. Da wird, glaube ich, viel zu wenig getan, das stimmt schon. Aber es fehlen auch die Ressourcen oft. Und das überfordert auch Menschen. Und deshalb denke ich, kann man nicht einfach sagen, dass es offen kommt, sozusagen alle immer her. Also das ist, glaube ich, in der Realpolitik so nicht möglich. Glaube ich schon. Das denke ich auch. Also so würde ich das jetzt auch tatsächlich nicht verstehen wollen, dass ein Land sagt, so, und jetzt dürft ihr alle kommen, weil dann geht es in diesem Land anschließend sicherlich allen gemeinsam schlecht, weil die Ressourcen da dann auch nicht für alle reichen. Aber es ist auf der anderen Seite ja auch sehr schwierig, wenn Menschen, egal an welchem Punkt der Gesellschaft, darüber urteilen, welche anderen Menschen denn wohl zu dieser Gesellschaft nicht dazugehören. Und das wird ja nun mal gerne gemacht, ne? Von den Genau. unterschiedlichsten Leuten. Also. Ja, und ich glaube, was auch wirklich, und da würde ich schon sagen, kommt eine politische Bedeutung des Evangeliums auch zum Tragen, dieser Generalverdacht. Zum Beispiel zu sagen, ja, alle Probleme liegen an den Migranten, alle Migranten sind kriminell, diese Pauschalisierung, die wir aus bestimmten Spektren hören, von den alimentierten Messerstechern und den Kopftuchmädchen zum Beispiel, so polemisch, abwertend, rassistisch dazu, sexistisch, ganze Menschengruppen sozusagen verurteilt werden und Migranten wirklich für alle Probleme, die es sicherlich auch gibt in unserem Land, verantwortlich gemacht werden und man sagt, die werden alle gelöst, wenn man Leute abschiebt. Das ist schon mal ganz falsch. Und deshalb meine ich, das Evangelium hieße für mich erstmal generell zu sagen, Mensch ist ein Mensch, da muss eine gewisse Offenheit da sein, da muss eine gewisse Toleranz da sein, da muss eine gewisse Freundlichkeit, eine Menschenwürde da sein. Das ist erstmal die Basis für alles, würde ich sagen, als Haltung. Das finde ich erstmal wichtig. Nun hat der neue Präsident der Vereinigten Staaten ja in seinem ersten Tag des Amtsantritts ja schon mal mit sehr vielen überschriftartigen Dingen um sich geworfen, sehr viele Dinge gesagt, die er jetzt we weniger begründet, sondern eher in den Raum wirft, erstmal so. Und da sind natürlich auch zum Teil etwas merkwürdige Dinge dabei. Also jetzt kam zum Beispiel so ein Cartoon, wo festgestellt wird, also verurteilte Straftäter mit Migrationshintergrund sollen remigriert werden. Also Mr. Trump ist verurteilter Sexualstraftäter und er hat deutsche Wurzeln, ist leider, seine Vorfahren sind aus Deutschland nach Amerika gegangen, also müsste er eigentlich raus. Jedenfalls, wenn man seine eigenen Worte ernst nimmt. Naja, klar. Das ist auf jeden Fall so. Das stimmt. Man muss natürlich sagen, auch da wieder wird ja oft, es gibt diese Forderung gibt es in Deutschland ja auch, dass straffällig gewordene Ausländer nach der zweiten Straftat zumindest abgeschoben werden sollen. Das ist natürlich nicht so einfach. Also die Abschiebungen sind in den Kapazitäten gar nicht möglich. Ich weiß ja gar nicht, ob das völkerrechtlich möglich ist. Da wird immer viel gefordert. Man macht es sich auch zu einfach. Ich glaube, die andere Seite der Wahrheit ist aber schon, ich mache mal den Eindruck, dass natürlich schon Straftäter, das hat gar nichts mit der Nation zu tun, aber insgesamt zum Beispiel, dass sie dann doch manchmal wieder so nicht inhaftiert werden, also so, die sind aber so polizeibekannt, aber dann wird das doch nicht so ganz umgesetzt. Ich glaube, das ärgert Menschen schon und das hat überhaupt nichts mit der Nation zu tun, sondern man muss Straftäter unterscheiden von Nichtstraftätern zum Beispiel. Und selbst für die Straftäter muss man Gesetze anwenden, die eben unsere Gesetze sind und nicht irgendwelche Rachegelüste oder irgendwelche anderen Sachen. Ne? Das ist ja Basis unserer Demokratie, unseres Zusammenlebens und unserer Kultur, würde ich sagen. Ja, und da ist es dann auch, finde ich, schwierig, als Kirche den richtigen Zungenschlag zu finden in der Gesellschaft, wenn man jetzt tatsächlich auch von der Bibel aus motivierte Dinge sagen möchte, die vielleicht auch politische Dimensionen haben. Denn oftmals ist es ja inzwischen gesellschaftlich so, dass die Leute das, was Kirche sagt, erstmal als vergleichsweise altbacken lächerlich abtun. Oftmals ist es das auch, muss ich gestehen. Dann lieber eher das Gegenteil machen. Also manchmal, man müsste sich ja schon bei Kirche überlegen, ob wir einfach das Gegenteil von dem behaupten, was wir eigentlich sagen wollen, damit die Leute das dann auch beherzigen. Das ist natürlich jetzt auch eher sarkastisch gemeint, aber die Schwierigkeit ist schon. Also du hast ja dich mit diesem Wort dieser Bischöfin jetzt beschäftigt, ne? Ja, was heißt beschäftigt? Das ging ja so ein bisschen durch die sozialen Medien. Also da ist eine Bischöfin, die hat so einen schwierigen Namen. Die heißt Marianne Edgar, wahrscheinlich Budde oder so. Budde, ich weiß nicht. In Washington ist sie Bischöfin und hat bei dem Gottesdienst, bei dem Donald Trump dann war, zu seiner Einführung, das Thema angesprochen. Und was mir einfach gut gefallen hat, ist der Ton, in dem sie das gemacht hat. Sie hat sich nämlich unmittelbar an den Präsidenten gewandt, hat ihn direkt angesprochen und hat dann gesagt, ich bitte Sie um Erbarmen, Herr Präsident, für Menschen in unseren Gemeinden, die Angst haben. Ja? Also zum Beispiel für Kinder, die Angst haben, dass die illegalen Eltern, also aus gewisser Sicht illegale Eltern oder ohne Aufenthaltstitel, dass die remigriert werden. Oder die Frage, was ist mit Leuten, die Transgender sind in irgendeiner Weise, dass die diskriminiert, verfolgt werden, vielleicht sogar bedroht werden an Leib und Leben. Und sie hat das nicht so moralisch angeklagt, sondern sie hat einfach gesagt, ich bitte Sie um Erbarmen für. Also, und da frage ich mich, wenn ich Präsident bin, wenn ich Mensch bin, in der Kombination, ist doch Erbarmen eigentlich eine der Grundeigenschaften eines Menschen, die den Menschen zum Menschen macht, die Fähigkeit, Erbarmen zu empfinden. Fand ich gut. Ja, das wird ja auch, wo war das? Ich glaube, in der Verfilmung von Schindlers Liste, ne, da wird das doch auch thematisiert, dass eine der größten Dinge, die sozusagen die Machthaber tun dürfen, eigentlich das Begnadigen ist oder dass das Erbarmen ist, so dass man eben die Macht hat, jemanden übel zu bestrafen oder schlimme Dinge mit einem zu tun und es nicht tut. Genau. Das geht ja alles in die Richtung, dass sich Menschlichkeit und Größe daran zeigt, wie man als Gesellschaft oder Person mit den Schwächsten umgeht, zum Beispiel. Genau. Und wie gesagt, man kann ja darüber denken, was man will, aber ich finde diesen Gedanken zu sagen, man erbarmt sich derer, die Angst um ihr Leben haben, also das fand ich unheimlich toll von Tonia. Und was mir daran gut gefallen hat, ist eben, dass nicht so polarisierend wirkt, nach dem Motto, wir als Kirche wissen ja schon, wie es gut ist, wir sind für alles Mögliche und ihr seid gegen alles, ihr seid doofe rechte Politiker. Das ist ein bisschen zu einfach, glaube ich. Ja, obwohl sich ja viele Menschen einfache Lösungen wünschen. Das ist ja das Problem, dass unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Welt, unsere ganze mediale Vernetzung immer komplizierter wird. Die Probleme werden immer größer, die wir, also scheinbar jedenfalls, werden auf jeden Fall immer komplexer, die wir als Menschen zu bewältigen haben. Man wünscht sich eigentlich dann Mächte oder Herrscher, die das mal eben im Handstreich lösen. Ne? Die dann sagen, so, und jetzt ist alles gut und ich kläre das und es braucht sich keiner mehr im Kopf machen, es ist alles ja, für alle geklärt. Nur das bedeutet dann natürlich auch, es gibt ja Gründe, warum viele Probleme so komplex sind. Das bedeutet dann natürlich auch, dass viele hinten rüberfallen und dass vieles eben eher kaputt gemacht als gelöst wird, denke ich. Ja, und das Problem ist ja genau erstmal, wenn jemand das durchsetzt, die Lösung, glaube ich, diese Probleme sind ja in sich komplex. Nehmen wir mal das Beispiel Migration. Auf der einen Seite ist es so, Migration ist natürlich erstmal eine Bereicherung, klar. Es ist aber auch wichtig für unser Leben, für unsere Wirtschaft. Es ist auch normal, finde ich, dass Menschen migrieren dürfen. Ja, das ist normal. Menschen dürfen wandern sozusagen. Und es ist auch gut, die Schwachen zu schützen. Das ist auf der einen Seite so das eine. Das andere ist aber, man kann natürlich nicht einfach die Grenzen aufmachen und sagen, zack, kommt alle rein. Das geht also auch nicht. So, und alle sowieso schon mal gar nicht. Das heißt, man muss ja Kriterien finden auch. Das heißt, man muss einen unangenehmen Prozess anstoßen, wo man sagt, wir legen fest, was es für Kriterien gibt in manchen Bereichen. Asyl zum Beispiel ist das ja schon längst festgelegt, aber auch darüber hinaus muss man da Entscheidungen treffen und die sind bestimmt nicht fair an jedem Punkt. Und deshalb gibt es ja keine einfache Lösung. Und wenn jetzt jemand, ein Diktator oder Gott oder so, die eine oder andere Lösung komplett durchsetzen würde, ich glaube, das wäre auch nicht befriedigend am Ende, weil es keine gute Lösung gibt im Ganzen. Tja, schwierig. Also die Perspektive, die dieser Sonntag jedenfalls zeichnet, ist diese Zuwendung zu anderen. Also Predigtext ist ja die samarische Frau, aus dem Johannesevangelium, wo Jesus einer Frau am Brunnen begegnet. Und die Jünger sind einkaufen und Jesus sagt dann, ich hätte gern was zu trinken. So entspinnt sich ein Gespräch, weil die Frau erstaunt ist. Sagt dann also, Samariter und Juden gehen nicht miteinander um. Wie kommst du, also du bittest mich jetzt um Wasser. Also von beiden Seiten befremden erstmal so und dann entspinnt sich aber ein Gespräch, was dann theologische Dimensionen kriegt, weil Jesus eben dann sagt, ich habe ein, bei mir gibt es ein Wasser des Lebens, das quasi nicht normales Wasser ist, sondern da bei mir gibt es viel mehr zu holen als das, was er jetzt unbedingt nur so braucht. Das kann man dann wieder übertragen auf die Dimension des Sonntags, dass eben ja für die Menschen bei Gott mehr zu holen ist als, wie hieß es so plakativ hier, Bett, Seife, Brot. Ja, jetzt ist das schon wieder vermischt, ne? Die Ebene, aber. Ja, ja. Also Bett, Seife, Brot ist das Minimum, aber das ist auch wieder so eine Polemik. Das heißt ja, man will Menschen nichts geben, ja. Zum Beispiel sowas wie Kultur, nur mal so als Beispiel, also kulturelle Teilhabe, das steht ja auch in der Bibel, ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, könnte man jetzt auch nochmal sagen. Das heißt, wir brauchen andere Dinge, wir brauchen Musik, ja, wir brauchen mal ein Fest oder irgendwelche anderen Dinge, das gehört auch dazu. Und ich glaube, was mir der Sonntag ein bisschen sagt, für mich so ist, dass ich denke, wir sind alle so viel Propaganda ausgesetzt, ne? Und wir kriegen ja immer die Filmchen zu sehen, wo gegen Ausländer gehetzt wird, ständig und überall. Man muss echt aufpassen, finde ich, dass man da auch nicht reinfällt und dass man sein Herz nicht innerlich verhärtet und sagt, ja, stimmt aber auch, jetzt haben wir mal Schluss mit den Ausländern. Sondern, dass man sich immer wieder klar macht, diese Grundbotschaft, Jesu ist Offenheit, ist Toleranz, ist Willkommen und so, ist Liebe. Dass wir uns das klar machen, dass Gott die Menschen so ansieht und wir davon lernen. Und unsere eigene Härte, unsere eigene Rache, unsere eigenen Gerechtigkeitsmacher-Empfindungen und so weiter in Frage stellen. Und einfach in so einem Herzen offen bleiben und daraus weise Entscheidungen treffen, auch für die Politik und auch für den Umgang mit dem Thema Migration, das ja ein spannendes Thema eigentlich auch ist. Ja, und sicherlich auch ein wichtiges und nicht unbedeutendes Thema für Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, eben auch im christlichen Sinne zu arbeiten oder zu leben oder zu regieren. Ne? Mhm. Also Trump verkauft ja auch zum Beispiel eigene Bibeln, die er da rausgegeben hat und so. Oder verteilt die oder ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, also das ist ja klar, dass man in Amerika eben auch nicht an den christlichen Werten vorbeikommt und dann eben nur gucken muss, wie man sie aufnimmt, wie man sie dann weitergibt und so. Und da muss man natürlich sagen, ja, das ist schon auch ein Element dabei. Absolut. Genau, und ich glaube, da müssen wir eben, wir müssen denken, wir müssen mit einem guten und barmherzigen Herzen fühlen, finde ich, und genau dieses Erbarmen und diese Gnade auch nicht nur in uns tragen, sondern eben auch leben, ohne gleichzeitig naiv und blauäugig zu sagen, ach, die Welt ist bunt und lass uns alles irgendwie nicht lösen, ja, also das geht auch nicht. Und es gibt eine Verantwortung für die Menschen, die zu uns kommen. Es gibt eine Verantwortung für dieses Land. Und diesen Spagat wahrzunehmen, ist politisch schwierig und muss wohl überlegt sein. Und da helfen eben keine einfachen Parolen. Sowohl die einfachen Schönfärberparolen nicht wie diese fürchterlichen rechten oder rechtsextremen Menschenabwertungsparolen. Also da muss man, glaube ich, einen guten Weg finden. Tja, wir versuchen in diesem Sinne weiter zu denken, weiter zu machen. Und unsere Zeit ist auch schon wieder abgelaufen. Wir sind neugierig, ob unsere podcastierenden Hörerinnen jetzt dazu eine Ansicht haben oder, oder ob das egal ist oder ob man uns schon unterstellt, dass unser Podcast ja sowieso von der KI generiert wird. Das ist ja, wird ja auch immer massiver. Aber wir sind es immer noch selbst und wir machen es immer noch selbst. Und ja, lieber Lars, du, dir bleibt natürlich wie immer das Schlusswort. Ja, das ist ja auch einfach und das ist klar und gut. Das heißt nämlich, bleib behütet und ciao. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.